Vom 10. bis zum 12. Jahrhundert ruhte die Gesetzgebung fast ganz. Die Zeit war nicht dazu angetan und die Neubildung aller rechtlichen Beziehungen noch zu sehr im Fluss, als dass eine gesetzliche Feststellung möglich gewesen wäre. Es war die Zeit der Alleinherrschaft des Gewohnheitsrechts, dessen eigentlicher Träger bis zum 13. Jahrhundert die Stämme blieben. Betrachten wir die Schröderschen Sätze, die übrigens die herrschende Ansicht der Rechtshistoriker wiedergeben, genauer. Die Quintessenz derselben lautet: Vom 10. bis zum 12. Jahrhundert ruhte die Gesetzgebung fast ganz. Warum? Die Neubildung aller rechtlichen Beziehungen war noch zu sehr im Fluss, als dass eine gesetzliche Feststellung möglich gewesen wäre. Um die Haltlosigkeit dieses kümmerlichen Erklärungsversuches zu erkennen, genügt eine kurze Erwägung. Zugegeben, dass die alten Rechtsbücher verschwinden konnten, das Recht jedoch selbst konnte nicht verschwinden, oder richtiger gesagt, irgendein Recht musste auch in jenen angeblich rechtsbücherlosen Jahrhunderten vorhanden sein und öffentlich gehegt und gepflegt werden. Das Recht während dieser für uns stummen Jahrhunderte, sagt Frenzdorf, kann nicht stillgestanden, die Bedürfnisse der Zeit müssen Einfluss darauf gewonnen und es entwickelt haben. Dies bücherlose Recht bezeichnet nun Schröder selbst als Gewohnheitsrecht. Die Gewohnheit beruht auf Gewöhnung. Sie setzt für eine gewisse Zeitdauer ein wiederholtes gleichartiges Tun voraus. Gewohnheitsrecht ist also ein Recht, das nicht kaleidoskopartig wechselt, sondern sich eine längere Zeit hindurch identisch bleibt. Das vorgeblich bücherlose mittelalterliche Gewohnheitsrecht muss wenigstens ein Menschenalter hindurch in seiner Grundstruktur das Gleiche und dasselbe gewesen sein. Es muss eine gewisse Dauerhaftigkeit in den Fundamenten gehabt haben, sonst war eine Pflegung und Hegung des Rechts einfach unmöglich. Selbstverständlich kann in den stummen Jahrhunderten das Gewohnheitsrecht nicht stillgestanden haben. Es muss sich dem Eintreten anderer Verhältnisse entsprechend entwickelt haben. Es ist aber ausgeschlossen, dass die Neubildung aller rechtlichen Beziehungen jahrhundertelang so sehr im Fluss sein konnte, dass eine gesetzliche Feststellung unmöglich war, denn das würde bedeuten, das Recht sei in dieser ganzen Epoche so flüchtig und unbeständig gewesen, dass es sich etwa alle 10 Jahre von Grund aus erneuert habe. Kein Mensch wird eine derartige sprunghafte Generalmetamorphose der rechtlichen Beziehungen und damit des Rechts glaubhaft finden, die Rechtshistoriker ausgenommen. Ein Gewohnheitsrecht vollends hat an sich die Tendenz der Dauer, ist zäh darauf bedacht, den Status quo zu erhalten und wird sich nur zögernd zu Zugeständnissen an den Wandel der Verhältnisse verstehen. Als Resultat unserer Betrachtung ergibt sich: Nach dem Verschwinden der Rechtsbücher kann das herrschende Gewohnheitsrecht nicht jahrhundertelang so flüchtig und irrlichternd gewesen sein, dass eine Erfassung, eine Feststellung des Rechts unmöglich gewesen wäre. Das Problem spitzt sich also dahin zu: Wie kommt es, dass die berufenen amtlichen Stellen das Recht während einer Zeitspanne von mehreren Jahrhunderten gleichsam wild wachsen ließen, die Gesetzgebung der Natur und dem Zufall überließen? Wie kommt es, dass die berufenen weltlichen Machthaber am Recht so gänzlich uninteressiert waren, dass sie es sogar für unnötig und überflüssig hielten, das geltende Recht schriftlich aufzuzeichnen? Wie konnte es nur dahin kommen, dass das zivilisierte Abendland im 10. Jahrhundert hinsichtlich des wichtigsten Verhältnisses der Menschen, des Rechtslebens auf die Entwicklungsstufe der wilden Völker herabsinken konnte? Die rechtsgeschichtlichen Forscher entgegnen: Wozu darüber grübeln? Der Überlieferungsbefund bekundet, dass die Rechtsverhältnisse jener Jahrhunderte so beschaffen waren, wie sie oben geschildert sind. So schwer es dem Verstande fallen mag, es muss sich vor den Tatsachen der Geschichte beugen und gläubig annehmen, was die Überlieferung verkündet. Nieder mit der Vernunft, es lebe die papierne Überlieferung. Ich will, bevor ich des großen Rätsels Lösung verrate, noch auf einige wunderliche Blüten aufmerksam machen, die das Wildgewächs, das man angeblich in den stummen Jahrhunderten als Gewohnheitsrecht gelten ließ, angesetzt hat. Wie traurig es um die Kenntnis der mittelalterlichen Reichsgesetze bestellt ist, wurde bereits an einer früheren Stelle in Heft 3 erwähnt. Kurfürstenkollegium und damit zusammenhängend die Erzämter, überhaupt die Königswahlgesetze, sind den Historikern immer ein wahres Kreuz gewesen. Es ist äußerst bezeichnend, dass man das Kurfürstenkollegium wie auch das trierische Erzkanzleramt als literarische Taten privater mittelalterlicher Autoren hinstellt, das heißt für theoretische Schöpfungen erklärt hat. Das Erzkanzleramt Triers wird für eine literarische Tat Martins von Troppau, das Kurfürstenkollegium als literarische Tat Eickes von Repgau, des Verfassers des bekannten Rechtsbuches Der Sachsenspiegel, angesehen. Der Streit der Rechtshistoriker, ob sich ein Eike oder ein Martin seine Theorie aus den Fingern gesogen habe oder ob beide in ihren literarischen Schöpfungen nur die tatsächlichen Machtverhältnisse zum Ausdruck gebracht haben, zielt an dem Hauptproblem vorbei, das darin besteht, dass es dem Zufall, der Initiative einzelner Männer überlassen blieb, für die Königswahl durch eine literarische Tat feste Regel aufzustellen. Privatleute spielten Gesetzgeber und alle amtlichen Stellen klatschten Beifall und riefen erstaunt: Seht doch die weisen Männer, dass wir Dummköpfe nicht von selbst auf solche Ideen gekommen sind, trotzdem wir doch eigentlich amtlich dazu verpflichtet sind. Wir wollen nunmehr den Blick von Einzelheiten weg und wieder dem Gesamtkomplex des ungesetzten und ungeschriebenen Rechtes der stummen Jahrhunderte zuwenden. Wir fragen noch einmal: Wie konnte es nur dahin kommen, dass in jener Epoche, in der diese angeblich rechtsverwilderten Menschen in den himmelstürmenden Domen Wunderwerke der Baukunst ausführten, gesetztes und geschriebenes Recht aus der Welt verschwand? Uns fällt die Beantwortung dieser Frage nicht schwer. Im Zuge der Fälschungsaktion war es unabwendbar, dass außer den weltlichen Registern auch die weltliche Gesetzgebung, wie sie solche selbstverständlich auch für die stummen Jahrhunderte schriftlich fixiert vorlag, ausgelöscht werden musste. Die universale Aktion musste ganze Arbeit leisten oder ihre historische Neukonstruktion stürzte in sich zusammen. Die gesamte urkundliche und literarische Überlieferung verfälschen und umschmelzen und dabei das wichtigste Gebiet des mittelalterlichen Rechtslebens unangetastet lassen, das geht nicht an. Wir haben ja auch bereits die Tätigkeit der Fälscher bei der Besprechung der frühmittelalterlichen Volksrechte, der Lex Salica, der Lex Frisionum, schön beobachten können. An dieser Stelle betone ich ausdrücklich, diese Gesetzbücher, wie auch die Rechtsspiegel der späteren Zeit, sind keineswegs von Anfang bis Ende erdichtet worden. Es steckt viel echtes, wirkliches Recht darin. Aber entsprechend dem erlogenen Kulturtiefstand der Deutschen musste das allgemeine Niveau des Rechtslebens auf einer bestimmten Tiefe liegen und deshalb mussten eine Unmenge glatt erdichteter Bestimmungen diesen Tiefstand bezeugen. Wie zum Beispiel die Bestimmung über die Tempelschänder bei den Friesen.